Ein herzliches Hello zum Podcast der Zukunft. Mein Name ist Winnie Zukunft. Nennen Sie mich einfach Winnie. Mein Name ist Programm. Wir werden hier viele Experten aus der Zukunft zu Gast haben und gemeinsam mit Ihnen einen Blick in die Zukunft wagen. Wie sieht die Welt aus in 10, in 50, in 100 Jahren? Unsere Gäste sind Menschen aus aller Welt. Menschen wie Sie und ich. Menschen, die mitten im Leben stehen. Tauchen Sie nun ein in die Welt der Zukunft. Mit Winnie Zukunft. Wir beginnen heute mit Ulla C.68 aus M. Wie steht denn die Crowd dazu? Okay. Guten Tag, Frau C. Warum möchten Sie eigentlich, dass wir weder Ihren Nachnamen noch Ihren Wohnort nennen? Also, dass ein feuchten Dreck angeht! Na, das geht ja gut los. Einen besseren Start ins Interview kann man sich nicht wünschen. Kommen wir nun zur Sache. Wir schreiben das Jahr 2487. Frau M. Sie sind leidenschaftliche Hobbygärtnerin. In Ihrem Schrebergarten sitzen aber schon seit einiger Zeit viele Streber. Sie nennen das Strebergarten? Erklären Sie uns das mal genauer. Frau C. meinen Sie? C. Ja, ja. Sie norwegischer Salzstangenzüchter. Okay. Nun ja, Herr Winnie Zukunft. Es fängt alles damit an, dass ich nach einem Eintritt von Westchile in die EU in der Lokalpresse lag. Die Kübelpresse wollte tatsächlich wieder so eine angeblich wahre Geschichte auftischen. In so einer Brick mit dem Namen Lach doch mal. Mir war aber gar nicht zum Lachen zumute. Na, und um welche Geschichte handelt es sich denn nun, Frau G. C. Zu C. Entschuldigen Sie bitte. Vielmals. Ah, ist okay. Ein Mann soll einen Sprung in einer Müsli-Schüssel gehabt haben. Also sprang er aus dem Fenster. Der Mann war tot, der Sprung in der Schüssel war aber verschwunden. Also, sowas konnte ich nicht glauben. Diese Übelpresse will uns doch verdammt verkaufen. Das ist ja ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Sie sagen es. Mein Nachbar Harry von nebenan meinte, die Zeitung nutzt solche Geschichten, um unliebsame Bürger zum Selbstmord zu bringen. Zum Selbstmord! Zum Selbstmord. So müssen die das ja nicht mehr selber machen. Und das Sozialsystem wird entlastet. Und die Polen kommen. Ach nee, eine andere Geschichte. Die manipulieren uns und wir merken es nicht. Müdenpresse! Müdenpresse! Beruhigen Sie sich. Wie haben Sie denn reagiert, Frau C. Ich habe 400 Gramm Kartoffelsalat gegessen und parke seitdem nur noch rückwärts ein. Ah ja, okay, auch ein Weg zu reagieren, denke ich. Aber was haben Sie denn bezüglich der Prünenpresse unternommen? Achso, ja, also ich wollte die wahren Geschichten herausfinden. Ja. Ich habe mir also ein paar Streber von der Uni organisiert. Sie wissen schon, diese Typen, die damals in der Schule alles auswendig gelernt haben. Ja. Und das nie haben abschreiben lassen. Okay. Stock im Arsch, Hemd in der Hose, Fingerpo. Asoziales Pack infiltriert unsere Gesellschaft noch in der Zukunft. Ah, wie bitte, wie? Was? Gänseblümchen, sagte ich. Bitte? Gänseblümchen. Ach so, ja. Also, wie gesagt, diese Streber sitzen nun Tag und Nacht bei uns im Strebergarten und streben. Streben. Den ganzen Tag. Ohne Ende. Die hören nicht auf. Ich habe verstanden. Und das lieben die. Im Strebergarten, meinen Sie? Strebergarten, Herr Zukunft. Es heißt Strebergarten. Unsere Streber machen das, was Journalisten früher gemacht haben. Erst schreiben, dann recherchieren, dann denken. Und nicht andersrum. Mhm. Nur die Übelpresse ist die Quelle, die tabu ist. Wer sie nicht an die Reihenfolge hält, bekommt keine Entlohnung. Was für eine Entlohnung denn? Na, Ziegenkäse natürlich. In Zukunft Ziegenkäse. Na, was auch sonst, ja. Ja, eine wirklich dumme Frage, Herr Zukunft. Äußerst dumm. Jeder weiß, dass wir mittlerweile Ziegenkäse als Weltwährung haben. Der Yen und der Dollar sind nach den Finanzkrisen 2016, 2018, 2022, 2025 bis 2028 und 2032 kaum noch etwas wert. Glücklicherweise hat mein Mann frühzeitig ins Ziegengehäsegeschäft investiert. Da sind wir derzeit gut gestellt und können uns einen privaten Strebergeist leisten. Unsere Kinder gehen sogar auf eine Ziegenkäse-Privatwirtschaftsgesamtschule. Das klingt ja interessant. Und sagen Sie, gibt es denn noch andere Strafen für Ihre Streber, Frau C. Punkt? Naja, einmal haben wir erfahren, dass Streber zuerst recherchiert und dann geschrieben haben. Nein. Da waren wir konsequent und haben denen im Winter bei minus 85 Grad ein Hosenbein abgeschnitten. Das gab dann aber Tumulte unter den Strebern. Jeder wollte das Hosenbein des anderen haben. Die Hosenbeinindustrie war begeistert, hat die Maßnahme unterstützt und Kapital investiert. So konnten sich mein Mann und ich ein zweites Standbein aufbauen. Verstehen Sie, Bein, Hose, alles macht einen Sinn. Ein zweites Standbein. Clever, Frau C. Punkt, clever. Nun, wie schlagen sich Ihre Streberlein? Gibt es denn schon erste Ergebnisse? Naja, Jan Justus hatte leider eine 4 Minus im Skiweitsprung. Er kann jetzt einen Monat nur noch mit einem Strohhalm ernährt werden. Hans Jeremy hat nur eine 6 Plus in Maschendrahtzaunflechten. Für seinen linken Ringfinger kam jede Hilfe zu spät. An Jeremys Finger steht nun wie eine 1 bei uns im Streber des Vitrinemonats oder des Monats der Vitrine, je nachdem, wie man sieht. Wir haben beides. Wir sind ja reich. Ich bin etwas verwirrt. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden. Aber ein Ski- und Bastelwettbewerb im Strebergarten, das ist Mitarbeitermotivation pur. Ich verneige mich, weil ich meisterhaft, Frau C. Punkt. Aber ich meinte, die Arbeit, die Ergebnisse, die wirklichen Ergebnisse der Arbeit Ihrer Streber, wie sieht's denn da aus? Ach, Herr Zukunft, meine Idee gibt es doch nun schon seit 20 Jahren. Wir haben mittlerweile unsere eigene Zeitung, unser eigenes Radio, unsere eigene Kehrichtschaufel für Linkshänder und unser eigenes Fernsehen. Das schlägt Wellen im ganzen Land. Die Suche nach der Wahrheit elektrisiert. Streber gibt's überall. Jeder zweite Strebergarten in Deutschland ist jetzt ein Strebergarten oder andersrum, je nachdem. Streber sind auch eine Ressource, die nicht knapp wird. Dank unserem Bildungssystem gibt es immer mehr Streber. Sind das nicht tolle Aussichten? Nein, also ehrlich gesagt nicht, Frau Cornelsen. Ah! Oh je, Entschuldigung, ich meine natürlich Kehrbesen mit C. Lassen wir es dabei. Auf Widerstreben, Frau G. Punkt. Auf Widerstreben. Ich hoffe, Sie konnten das mit dem Namen herausschneiden. Das war der Podcast der Zukunft mit Winnie Zukunft. Hallo? Kann sie leider nicht mehr hören. Hallo?